scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Let it roll. Mayday, mayday, this is Code Red approaching. Attention, you enter the Code Red drum and bass frequency area. Einen wunderschönen guten Abend zu Code Red. Herzlich willkommen hier, im Freien Radio für Stuttgart. Drum and Bass wie jeden Samstag von 22 bis 1 Uhr. Und heute zu Gast, ein Gründer von Code Red, DJ Rio. Nach langer, langer Zeit reaktiviert für uns nur heute Abend Code Red. Und für euch natürlich. Und da kommt er schon ins Studio. DJ Rio hat das Studio betreten. Oh, ich kann nicht pfeifen. Ja, und das Programm, die erste Stunde, Beast, dann von 12 bis 1, nein, von 11 bis 1, DJ Rio, Herr Rio, hallo, ja, und wenn ihr was zu sagen habt, schreibt uns an studio@coderedfm.de oder ruft an unter 0711 64 2 3 4. Soweit von uns. In der nächsten Stunde bestimmt noch mehr Worte von Rio. Mal sehen, was er zu erzählen hat. Bleibt dran, Code Red hier im Freien Radio für Stuttgart. Enjoy the show. put my yak on the gear. On it, blow, trying to make my set, blow, done it, switched on it, blow, trying to make my set, done it, switched on it, rip, oh, duck, cause my head got the have I seen, trying to make my set, done it, switched on it, trying to make my set, done it, switched on it, trying to make my set, done it, switched on it, rip, oh, duck, my head got the dip. Some beam, and anything they want, you can want just name. some friends, them friends, them dead brain. Got them friends, ain't friends, straight up playing. Now they watch your back. Some of them want a boy to go see you. I tell about friend, well, friend, explain. I'm a kind of pain, you can call them friend. Only see them in a song, never times are real. They tell you, say, first, if you have a little fame, play to your name. Turn up on the side, come right in on your name. In a disguise, no advertise game. Don't take a little time, analyze them. Shout to my friends, help me maintain. See me gone wrong and help me switch lane. See me fire out and relight the flame. And them want me true religion. Real friends them get some pain. We are deep, and we are right, same. Listen with it, y'all. Outside, they don't know what to tell them. Hey, yeah, boy. Are we alright? Real friends, them, real friends, them, real we right out. We say, watch out. Real friends get champagne. Or anything them want, if them want, just name. Some friends, them get pain. Got them friends, ain't friends, straight and plain. Now play what you want. Some of them know about little shame. I tell about friend, well friend, explain. And what kind of friend you da call them friend? Only see them in a song, never times have rain. Tell me now, worse if you have a little fame. Hide to your name. Turn up on a side, come right in your name. In a disguise, no advertise game. So take a little time, analyze them. Thank you. live und direkt hier im Freien Radio für Stuttgart, Code Red und heute mit Rio. Hallo Rio. Hey, moin moin. Ja, einer der Code Red Begründer, man soll es kaum glauben, er ist hier live bei uns zu Gast. Wie geht's dir? Erzähl. Mir geht's super. Schön. Ich habe mich auf den Abend gefreut und jetzt ist es endlich soweit. Und ja, ich habe ein paar gute Platten mitgebracht, denke ich. Und okay. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja, auf jeden Fall super wird's. Ja, wir freuen uns alle sehr, dass ihr hier ist. Ich glaube, seit wie lange warst du nicht mehr hier? Jetzt geht er gerade vom Mikrofon weg. Aber hier, jetzt schnelle Antwort. Wann warst du das letzte Mal im Freien Radio? Boah, ich glaube vor 10 Jahren ungefähr. Oder? Okay. Oder nee. So 2006 vielleicht. Ja. Das ist eine Weile. Okay. Herzlich willkommen. 12 Jahre, ja. Zurück in deine alte Heimat. Dankeschön. Ja, das waren kurze Worte mit DJ Rio, kurz vor 11, kurz vor seinem Set, 2 Stunden dann bis 1 Uhr, hier im Freien Ready für Stuttgart, yeah, yeah. silent prayer. See, all I know is this chill tears up love and you. So anytime we're around, this is what we do. It's the way, yeah, that we play this sound. It's the way, yeah, that we witness out here. It's the way, yeah, that we play this sound. It's the way, yeah, that we witness out here. Hey, yo, this is the way that I'm not afraid to die. nach 11. Ihr hört live und direkt aus dem Freien Radio für Stuttgart Code Red. Die erste Stunde Beast. Danke, Beast. Yeah, sagt er. Und jetzt die nächsten zwei Stunden DJ Rio. Wie schon seit Tagen angekündigt. Endlich hier. Einer unserer Gründerväter des Code Red Imperiums. Noch nicht, aber bald. Das Ganze unter 99,2 in der Luft, 102,1 im Kabel und als Livestream über freies-radio.de. Mehr zu Code Red unter coderedfm.de oder facebook.com/coderedfm. So sieht's aus. Mixcloud gibt's auch. Mixcloud/coderedfm. Yeah. Code Red. I see you, can't you see I paid the fee? No need to neon me.

Thank you. know. Name it anyhow, we call it John Brucey Low. Believe there's a way, believe the system will blow. And if one turns it up to the max, it's going to explode. When them speakers burning, it could be a scenario. You see and realize that sound is irretrievable. They mention if them systems said that's a no-no. Some of you with them panic, some of you with the scream, oh no. But once it's too late, now it's the new hero. Always standing for the spread on the natural low. From Munich to Vienna, Maryland, they get go. Become contender of the title, hold us in motto. As soon we qualify, we let the whole world know. We'll be right back. Chad, some people like Burp, some people like the Peas. Some people just like to fuck shit up. We'll be right back.

Thank you. try it. I know you're tired of bouncing, so check this here. We got the neck breaking club shaking beat for this year. Bouncing to check this here. We got the neck breaking club shaking beats for this year. Thank you.

smack lovers. I'm Zuhörerinnen und Zuhörer, Code Red ist zu Ende. Heute 1 Uhr Sonntag. Vielen Dank an Rio, aka Mark Feitz. Danke, danke. Danke an die Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es mega Spaß gemacht, mal wieder ein paar alte Platten rauszukramen und zu spielen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Viel Spaß beim Feiern, wenn ihr gerade im Auto seid. Und ansonsten viel Spaß auf dem Sofa. Cheer hört's. Ja. Macht's Beste aus der Zeit. Ja, nächste Woche dann geht's weiter. Code Red 22 bis 1 Uhr, wie gewohnt, im Freien Radio für Stuttgart. Vielen Dank nochmal an Rio. Gutes Set, schönes Set. Oldschool Set. Euch, ja, ihr kommt noch gut durch die Nacht. Bis nächste Woche. Entspannten Sonntag. Wir sind raus. Adieu, goodbye. Und tschüss.